schwarzer Kern. Frau Gärtnerin, was schaffen Sie? Der Mensch ist doch schon fort, hoffe ich. Nein, er ist noch nicht fertig. Er soll sich dummen. Wünschen Sie vielleicht ein Abschiedssouper in Zweien, bei dem ich überflüssig bin? Dummkopf. Na, ich hab dir geglaubt, weil Sie sich zum Mittag so um ihn gerissen haben. Jetzt wäre die Gelegenheit günstig. Jetzt schnappt Ihnen doch die Kammerfrau nicht mehr weg. Also halt das Maul und schick ihn fort. Macht der Herr mal, dass er weiterkommt. Gleich. Bin schon da. Im Anzug, wie ich einzog. Sehr gefällt für einen Menschen, der schon fort sein sollte. Die Gärtnerin, die auch an meinem Haar ein Haar gefunden hat. Wollen Sie mir vielleicht gütigst was mitgeben auf dem Weg? Na, für die kecke Täuschung, die er sich gegen mich erlaubt hat, was mitgeben? Ich will lieber nachschauen, ob er nichts mitgenommen hat. Was? Ja, ja, man kann nicht wissen. Haariger Betrüger. Ich gehe jetzt zur Frau Gärtnerin. So, hinein. Impertinentes Volk. Das ist wahr, recht liebreich behandeln an Leid, wenn an der Pforten ausgeht. Im Grund habe ich es ja verdient. Ich habe mich auch nicht sehr liebreich benommen, wie ich oben auf war, aber lassen wir das. Es wird Abend. In jeder Hinsicht Abend. Die Sonne meines Glücks und die wirkliche Sonne sind beide untergangen im Okzident. Wohin sich jetzt wenden? Dass man ohne Kreuzer Gött ein Nachtquartier findet. Das ist die schwierige okzidentalische Frage. Zimmer gäbe es da genug im Schloss und in der Gärtnerwohnung. Aber ich scheine eine Kost zu sein, die der Magen dieser Zimmer nicht vertraut. Herr von Titus. Ich bitte mir aus, mich nicht für einen Narren zu halten. Oh, ich weiß recht gut, für was ich Ihnen zu halten habe, Herr von Titus. Ich darf es nicht laut sagen. Sie möchten aufs Schloss kommen, Herr von Titus. Ich? Ja, zu der Kammerfrau. Ich? Zu der Madame Constantia? Ja, dann vielleicht auch zu der gnädigen Frau. Aber nicht gleich, erst in einer halben Stunde. Sie können derweil da im Garten spazieren gehen. Ja, unbegreiflich. Ja, ich tu's. Ich werde warten und dann erscheinen wie befohlen. Ja. Wollten Sie aber nicht die Güte haben, dort, das sind Gartenleut, und Ihnen sagen, dass ich mit herrschaftlicher Erlaubnis hier promeniere? Denn nach bitte dem Sprichwort, sehr, Undank ist der Weltlohn, habe ich Grund zu vermuten, dass Sie zum Dank für das, dass ich es heute traktiert habe, jetzt Hinauswerfungsversuche an mir tentierten. Oh, bitte Sie, Herr von Titus, das werden wir gleich machen. Nein, das werden wir gleich machen. Ich reim mir das Ding schon zusammen. Die Gnädige wird in einem Anfall von Gnad in sich gegangen sein. Eingesehen haben, dass sie mich als armen Teufel zu hart behandelt hat und ruckt jetzt zum Finale mit einer Wegzehrung heraus. Halt! Um diesen Zweck noch sicherer zu erreichen, erweise ich ihr jetzt eine zarte Aufmerksamkeit. Ich hab ja da noch die... Ich kann die roten Haare nicht leiden. Ich hab doch da die graue Perücke vom ehemaligen Gärtner im Sack. Da ist sie ja. Mit der mache ich jetzt meine Abschiedsvisite. Oder lasst's gewiss was springen. Ich probier's jetzt mit der grauen. Schwarze und blonde Haare changieren sehr bald die Farbe. Und so hat auch für mich bei beiden nur eine kurze Herrlichkeit herausgeschaut. Die grauen Haare. Die ändern sich nicht mehr. Und vielleicht mache ich mit den Grauen ein dauerhaftes Glück. Hab ich's aber nicht gesagt, dass wir sowas erleben. Oh, ich kenn meine Leute. Du laufst ihm nach. Es ist aber nicht der Mühe wert. Er hat die Perücken von meinem zölligen Mann gestohlen. Die ist für mich unschätzbar, wenn ich will. Hören Sie auf. Seien ja Schaben drin. Du laufst ihm nach, entreißt ihm den Raub. Da kriegt er keine zwei Groschen dafür. Nachlaufen, hab ich gesagt, geschwind! Ich werde schauen, dass ich ihn einhole. Glaub aber nicht. Ewig schaut, dass schon oben ist. Jetzt hat der Wächter schon seinen Rausch, sonst lässt er ihn einsperren. Den impertinenten Ding, der soll denken an mich. Aber was ist denn, Frau Gärtnerin, warum denn so im Zorn? Aber was, wenn den hergelaufenen Filou? Psst, halt, halt. Ehre, wem Ehre gebührt. Ja, ja, ich habe früher auch eine Vagabunden geheißen. Aber er hat einen steinreichen Herrn Onkel. Und der ist ankommen, nimmt sich an um ihn, kauft ihm in der Stadt die erste Offizierin. Denn der Herr Titus ist ein studierter Barbierer. Ja, dann schenkt er ihm noch viele tausend und tausend Gulden. Ernsthaft? Ja, ja, was ich Ihnen sage. Ja, ich habe gerade aufs Schloss bestellen müssen. Denn muss ich Titus, er darf doch nichts wissen. Aber... Herr von, habe ich doch zu ihm gesagt. Denn Ehre, wem Ehre gebührt, Frau Gärtnerin. Ehre, wem Ehre gebührt.